Abschnitt 36 aus dem Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Anhang 1. Aus meiner Knabenzeit. Teil 1. Als ich nach 29-jähriger Abwesenheit 1882 meinem Heimatort einen kurzen Besuch machte, fand ich daselbst ebenso viel anders geworden wie überhaupt im ganzen Mississippi. Die Stadt Hannibal, wie sie früher gewesen, stand mir noch klar und lebhaft im Gedächtnis. Ich hätte sie malen können. Ich trat ans Ufer und mir war zumute wie einem Menschen aus einer längst begrabenen Generation, der wieder unter den Lebenden wandelt. Ein ähnliches Gefühl müssen, denke ich, die Gefangenen der Bastille gehabt haben, wenn sie nach jahrelanger Kerkerhaft ans Licht des Tages kamen und sich nun in Paris umschauten, wo ihnen alles so fremd und doch so vertraut war. Wohl sah ich die neuen Häuser, sie standen ja leibhaftig vor mir, aber die Bilder aus alter Zeit, die in meiner Erinnerung lebten, berührte das nicht. Durch die festgefügten Mauern hindurch sah ich die alten Häuser, die ehemals an ihrem Platz gestanden, mit größter Deutlichkeit. Es war Sonntagmorgen und alles lag noch in den Federn. So schritt ich denn durch die leeren Straßen, sah die Stadt nicht, wie sie ist, sondern wie sie war und begrüßte im Geist 100 mir wohlbekannte Gegenstände, die vom Erdboden verschwunden waren. Schließlich stieg ich den Holiday-Hügel hinauf, um einen weiten Überblick zu gewinnen. Nun lag die ganze Stadt zu meinen Füßen ausgebreitet und ich konnte jedes Gebäude, jede einzelne Örtlichkeit genau bestimmen. Natürlich hatte ich Mühe, meine Rührung zu bemeistern. Ich sagte mir, von den Leuten, die ich einst in diesem friedlichen Hafen meiner Kindheit gekannt habe, sind schon viele in den Himmel gegangen, manche aber auch sicherlich nach einem anderen Ort der Vergeltung. Alles, was ich rings um mich sah, rief meine Knabengefühle wieder wach. Ich war überzeugt, ich sei noch ein Knabe und hätte nur einen ungewöhnlich langen Traum gehabt. Allein, sobald ich anfing zu überlegen, schwand diese Vorstellung. »Da drüben stehen etwa 50 alte Häuser«, sagte ich zu mir. »Und ich brauche nur einzutreten, um überall Männer und Frauen zu finden, die noch in der Wiege lagen oder nicht geboren waren, als ich zuletzt von hier oben hinabschaute. Vielleicht sogar eine Großmutter, die damals eine blühende junge Braut war.« Man hat von jener Anhöhe aus einen unbegrenzten Blick den Fluss hinauf und hinunter und über die großen Waldungen von Illinois. Die Aussicht ist wunderschön, fast möchte ich sagen eine der schönsten am Ufer des Mississippi. Aber das ist eine kühne Behauptung, denn die 800 Meilen, die der Fluss von St. Paul nach St. Louis durchläuft, bieten eine ununterbrochene Reihe der reizendsten Landschaftsbilder. Möglich, dass meine Vorliebe für die in Frage stehende Aussicht mein Urteil beeinflusst. Ich weiß es nicht gewiss. Jedenfalls gewährte sie mir die vollste Befriedigung, denn sie hatte vor allem anderen Lieben und Bekannten, was ich wiedersehen sollte, eines voraus. Sie war ganz unverändert. So jung und frisch, so reizend und anmutig sah ich sie vor mir, wie sie je gewesen, während die Gesichter meiner ehemaligen Freunde natürlich alt sein mussten und voller Narben vom Kampf des Lebens. Sie alle trugen wohl Spuren ihrer Niederlagen und Kümmernisse und konnten mein Gemüt nicht erheben. Ein alter Herr, der auf seinem Morgenspaziergang begriffen war, kam jetzt herbei. Wir tauschten zuerst unsere Bemerkungen über das Wetter aus und gerieten dann auf andere Unterhaltungsstoffe. Sein Gesicht war mir unbekannt. Er sagte, er wohne schon 28 Jahre hier am Ort. Das war nach meiner Zeit. Ich hatte ihn also noch nie gesehen. Ich zog nun allerlei Erkundigungen ein. Zuerst fragte ich nach einem meiner Kameraden aus der Sonntagsschule, was wohl aus ihm geworden wäre. Er ging mit Ehren von einer Universität im Osten ab. Dann zog er in die weite Welt. Doch nirgends wollte es ihm glücken. Jetzt ist er längst aus aller Gedächtnis geschwunden. Man glaubt, er sei gestorben und verdorben. Er war ein begabter Junge, der zu den besten Hoffnungen berechtigte. Jawohl, aber in Erfüllung gegangen sind sie nicht. Nun fragte ich nach einem anderen meiner Mitschüler, dem klügsten im ganzen Ort. Auch seine Studien im Osten waren vom besten Erfolg gekrönt, aber im Leben hat er bei jedem Kampf den kürzeren gezogen. Schon vor Jahren ist er irgendwo in den Territorien gestorben. Ein gebrochener Mann. Ich erkundigte mich nach einem dritten begabten Jungen. Dem ist es gut gegangen, alles gelingt ihm. Ich glaube, es wird ihm immer glücken. Hierauf fragte ich nach einem jungen Mann, der damals gerade in die Stadt gekommen war, um sich in seinem Beruf auszubilden. Er hat umgesattelt, ehe er noch fertig war. Erst wollte er Advokat werden, dann Mediziner, dann noch etwas anderes. Ein Jahr lang war er fort, kam mit einer jungen Frau wieder, ergab sich dem Trunk, später auch dem Spiel. Endlich brachte er seine Frau und zwei kleine Kinder zu ihrem Vater zurück und ging nach Mexiko, sank immer tiefer herunter und starb dort, ohne einen Cent, um das Bartuch zu bezahlen, ohne einen Freund, der seiner Leiche folgte. Schade um ihn. Es war der gutmütigste Mensch von der Welt und immer heiter und hoffnungsvoll. Von einem anderen Knaben, den ich nannte, hieß es: »Oh, mit dem ist alles in Ordnung. Er hat Frau und Kinder und sein gutes Fortkommen.« Derselbe Bescheid warb mir noch über viele meiner früheren Kameraden. Nun fragte ich nach drei Mitschülerinnen. Die beiden ersten leben hier mit Mann und Kindern. Die dritte ist schon lange tot. Geheiratet hat sie nicht. Mit Herzklopfen nannte ich jetzt den Namen einer meiner frühesten Flammen. Der geht's gut. Sie war dreimal verheiratet. Zwei Männer hat sie begraben. Vom dritten ist sie geschieden und ich höre, dass sie jetzt einen alten Menschen nehmen will, der irgendwo draußen in Colorado lebt. Ihre Kinder sind in der ganzen Welt verstreut. Auf einige Fragen lautete die Antwort sehr kurz. Im Kriege gefallen. Von einem Knaben, nach welchem ich fragte, hieß es. Mit dem ist's seltsam gegangen. Jedermann in der ganzen Stadt wusste, dass der Junge der reinste Strohkopf war, ein Dummerjan der ersten Sorte, ein Esel, der seinesgleichen nicht hatte. Das war allbekannt, kein Mensch zweifelte daran. Und was ist aus ihm geworden? Denken Sie nur, der angesehenste Advokat im ganzen Staate Missouri. Wahrhaftig? Wie ich Ihnen sage, es ist die lauteste Wahrheit. Wie lässt sich das aber erklären? Erklären lässt sich's gar nicht. Man sieht nur daraus, dass die Leute in St. Louis nicht von selbst auf den Gedanken kommen, dass einer ein Hansnarre ist, wenn man es ihnen nicht zuvor sagt. Eins ist sicher, hätte ich einen Hansnarren zu versorgen, ich schickte ihn gleich mit Dampf nach St. Louis. Dort ist der beste Markt für dergleichen Ware. Was sagen Sie dazu? Steht einem nicht der Verstand still, wenn man es recht bedenkt? Ich muss gestehen, mir ist so etwas Unerhörtes nicht wieder vorgekommen. Freilich, es scheint verwunderlich. Aber glauben Sie nicht, dass man den Jungen in Hannibal vielleicht falsch beurteilt hat und dass die Leute in St. Louis ihn richtiger zu würdigen wissen? Wo denken Sie hin? Hier kennt man ihn ja von klein auf und tausendmal besser als die Schafsköpfe in St. Louis. Nein, nein, folgen Sie nur meinem Rat und schicken Sie alle Hansnarren nach St. Louis. Dort findet die Ware Absatz. Ich fragte nun noch nach vielen meiner früheren Bekannten. Sie waren gestorben oder fortgezogen. Manche hatten Glück gehabt, andere nichts als Verluste. Auf etwa ein Dutzend fragend erhielt ich die beruhigende Antwort. Die sind wohlauf, wohnen hier. Die ganze Stadt ist voll von ihren Kindern. Wie geht's, Fräulein B., fragte ich. Sie starb vor 3 Jahren im Irrenhaus, ist seit dem Tage ihrer Aufnahme dort nicht wieder herausgekommen. Es war an keine Heilung zu denken. Sie ist immer gestört geblieben. Dies bezog sich auf ein entsetzliches Trauerspiel, das ich in meiner frühesten Kindheit zutrug. 36 Jahre im Irrenhaus, bloß weil sich ein paar Törinnen einen dummen Spaß machen wollten. Ich sehe die leichtfertigen jungen Dinger noch auf den Fußspitzen ins Zimmer schleichen, wo Fräulein B. um Mitternacht lesend bei der Lampe saß. Eins der Mädchen hatte sich das Gesicht mit Mehl gepudert und ein Leintuch umgebunden. Sie glitt dicht zu der Lesenden heran und berührte ihr Opfer an der Schulter. Das Fräulein sah auf, stieß einen Schrei aus und verfiel in Krämpfe. Von dem Schreck hat sie sich nie wieder erholt. Sie wurde wahnsinnig. Heutzutage scheint es unbegreiflich, dass man noch vor so kurzer Zeit an Gespenster geglaubt haben soll. Aber es war wirklich der Fall. Nachdem ich nach allen Leuten gefragt hatte, die mir einfielen, erkundigte ich mich zuletzt nach mir selber. Oh, dem ist's auch geglückt. Das ist wieder so ein Beispiel von einem Hansnarren. Hätte man ihn nach St. Louis spediert, er würde es früher zu etwas Ordentlichem gebracht haben. Es war doch sehr weise gewesen, dass ich dem offenherzigen alten Herrn gleich anfangs gesagt hatte, mein Name sei Smith. Teil 2. Mein Gefährte verließ mich nun und ich fuhr fort, die alten Häuser der Stadt drunten zu betrachten und mir ihre Bewohner aus vergangenen Tagen ins Gedächtnis zu rufen. Mein Blick fiel jetzt auf Lem Hackets Elternhaus und ich sah mich in eine Zeitperiode zurückversetzt, in welcher die Menschen mit ihren Erlebnissen nicht der natürlichen und folgerichtigen Entwicklung allgemeiner Gesetze unterworfen zu sein glaubten, sondern den besonderen Anordnungen einer Vorsehung, welche sie strafen oder warnen wollte. Als ich noch ein kleiner Knabe war, ertrank Lem Hackett an einem Sonntag. Er fiel aus einem leeren, flachen Boot, in dem er spielte, und da er voll Sünden war, sank er wie ein Amboss bis auf den Grund. Er war im ganzen Städtchen der einzige Knabe, welcher in der darauffolgenden Nacht schlief. Wir anderen alle waren wach und taten Buße. Es hätte dazu wahrhaft nicht erst der Belehrung bedurft, die uns am Abend von der Kanzel herab zuteil wurde, nämlich, dass Lems Tod die Folge eines besonderen göttlichen Gerichtes sei. In jener Nacht brach ein schreckliches Gewitter aus, das ohne Aufhören bis zum Morgen währte. Der Wind wehte heftig, die Fenster zitterten, der Regen fiel klatschend und in Strömen auf die Dächer. Jeden Augenblick erhellte ein Blitz mit blendendem Lichte die tintenschwarze Finsternis draußen und auf diesen folgte ein krachender Donnerschlag, der alles in der Nachbarschaft in Splitter und Fetzen zu reißen schien. Zitternd und schaudernd saß ich im Bett und wartete auf den offenbar bevorstehenden Untergang der Welt. Ich fand nichts Ungereimtes darin, dass der Himmel Lem Hackets wegen einen solchen Höllenlärm machte. Es war das meiner Ansicht nach ganz gehörig und in Ordnung. Ich zweifelte keinen Augenblick, dass die Engel versammelt waren, den Tod dieses Knaben erörterten und dem schrecklichen Bombardement unseres Städtchens mit Befriedigung und Billigung zusahen. Eines beunruhigte mich dabei aufs Höchste. Das war der Gedanke, dass diese Konzentration des himmlischen Interesses auf unser Städtchen unfehlbar die Aufmerksamkeit der überirdischen Beobachter auf Leute unter uns lenken musste, die sonst der Beobachtung vielleicht jahrelang entgangen wären. Ich fühlte, dass ich nicht nur zu diesen Leuten gehörte, sondern dass gerade ich am allerwahrscheinlichsten entdeckt werden würde. Diese Entdeckung konnte nur eine Folge haben, dass ich zu Lem ins höllische Feuer käme, noch ehe er dort recht zu sich gekommen und warm geworden war. Ich wusste, dass mir ganz nach Recht und Billigkeit geschehe. Dabei vergrößerte ich fortwährend die Chancen gegen mich, indem ich eine geheime Bitterkeit gegen Lem hegte, weil er diese verhängnisvolle Aufmerksamkeit auf mich gezogen hatte. Aber ich konnte einmal nicht anders. Dieser sündige Gedanke setzte sich mir zum Trotz in meinem Busen fest. So oft es blitzte, hielt ich den Atem an und glaubte mich verloren. In meinem schrecklichen Elend begann ich in gemeiner Weise auf andere Knaben hinzudeuten und Taten von ihnen zu erwähnen, die verruchter seien als meine und besonders der Strafe bedürften. Und ich versuchte mir einzureden, dass ich das bloß so zufällig täte und ohne die Absicht, die himmlische Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, um mich selbst ihr zu entziehen. Mit tiefen Scharfsinn gab ich diesen Denunziationen die Form betrübter Erinnerungen und linkische Fürbitten, dass die Sünden jener Knaben nicht heimgesucht werden möchten. Denn sie könnten sie ja möglicherweise bereuen. »Es ist wohl wahr«, sprach ich in Gedanken, »dass Jim Smith ein Fenster zerbrach und es dann leugnete. Aber vielleicht hatte er es nicht in böser Absicht. Und wenn auch Tom Holmes garstigere Worte gebraucht als irgendein anderer Knabe im Städtchen, so wird er doch vielleicht in sich gehen und bereuen, wenn er das auch nie gesagt hat. Und obwohl es Tatsache ist, dass John Jones einmal an einem Sonntag ein wenig fischte, so fing er ja doch nichts als einen einzigen nutzlosen Schlammbeißer, und das wäre am Ende nicht so schrecklich gewesen, wenn er ihn wieder ins Wasser geworfen hätte, wie er behauptet, was aber leider nicht wahr ist. Schade, dass sie diese schrecklichen Dinge nicht bereuen wollten. Vielleicht tun sie es aber noch. Während ich so listig die Aufmerksamkeit auf jene armen Burschen lenkte, die zweifellos im selben Augenblick die himmlische Aufmerksamkeit mir zuwandten, obwohl ich das damals durchaus nicht argwöhnte, hatte ich achtlos meine Kerze brennen lassen. Die Zeit war nicht danach angetan, dass man selbst geringfügige Vorsichtsmaßregeln hätte vernachlässigen dürfen. Es war kein Grund vorhanden, mich selbst noch auffällig zu machen, und so löschte ich dann das Licht aus. Das war eine lange, lange Nacht, vielleicht die angstvollste, die ich je verbracht habe. Ich litt Folterqualen der Reue über Sünden, von denen ich wusste, dass ich sie begangen hatte, und für andere, bezüglich deren ich nicht so gewiss, aber überzeugt war, dass sie in ein Buch eingetragen worden von einem Engel, der, weiser als ich, so wichtige Dinge nicht dem Gedächtnis anvertraute. Nach und nach kam ich zu der Einsicht, dass ich in einer Beziehung einen törichten und unheilvollen Irrtum begangen hatte. Zweifellos hatte ich dadurch, dass ich die Aufmerksamkeit auf jene anderen Knaben lenkte, nicht nur meinen eigenen Untergang sicher beschworen, sondern auch den ihrigen bereits verursacht. Zweifellos hatte sie mittlerweile der Blitz alle in ihren Betten niedergestreckt. Die Angst und der Schreck, den dieser Gedanke mir einjagte, ließ mir die vorhergehenden Leiden vergleichsweise geringfügig erscheinen. Der Stand der Dinge war bedenklich geworden. Ich beschloss, mich der Sünde in jeder Form zu enthalten und fortan ein reines, tadelloses Leben zu führen. Ich wollte pünktlich in der Kirche und Sonntagsschule sein, die Kranken besuchen, Körbe mit Lebensmitteln zu den Armen tragen, bloß um die vorschriftsmäßigen Bedingungen zu erfüllen, obgleich ich wusste, dass bei uns niemand so arm war, dass man mir nicht überall den Korb an den Kopf geschmissen hätte. Ich wollte andere Knaben auf den rechten Weg weisen und die sich daraus ergebenden Neckereien in Geduld ertragen. Ich wollte nur noch Traktätchen lesen, wollte die Branntweinhöhlen aufsuchen und die Trunkenbolde ermahnen. Und schließlich, falls ich dem Schicksal jener entginge, die vorzeitig fürs Leben zu gut werden, wollte ich als Missionär in ferne Lande ziehen. Gegen Tagesanbruch legte sich der Sturm und ich schlummerte nach und nach ein, mit einem Gefühl der Verpflichtung gegen Lem Hackett, weil er in dieser jähen Weise in die ewige Qual eingegangen war und so ein weit entsetzlicheres Unheil abgewendet hatte, nämlich meinen eigenen Untergang. Als ich aber des Morgens vom Schlaf erquickt aufstand und fand, dass die anderen Knaben sämtlich noch am Leben waren, hatte ich ein unbestimmtes Gefühl, die ganze Geschichte möchte doch nur ein falscher Alarm gewesen und der ganze Trubel nur Lem Hacketts und sonst niemands wegen entstanden sein. Die Welt sah so heiter und sicher aus, dass wirklich kein Grund vorhanden schien, ein neues Leben anzufangen. Ich war den Tag über und auch am nächsten Tage etwas gedrückter Stimmung. Dann aber kam mir mein Vorsatz zur Besserung allmählich aus dem Sinn und es war mir wieder ruhig und behaglich zumute. Bis zum nächsten Sturm. Dieser Sturm kam 3 Wochen später und ich habe mir seinen Zweck nie recht erklären können, denn am Nachmittag jenes Tages war Dutschi ertrunken. So nannten wir einen deutschen Jungen aus der Sonntagsschule, der furchtbar tugendhaft war und ein fabelhaftes Gedächtnis hatte, im Übrigen sich aber selten zu raten und zu helfen wusste. Eines Sonntags erregte er die Neid der gesamten Dorfjugend und die Bewunderung aller Erwachsenen, denn er sagte 3000 Bibelsprüche in einem Zuge her, ohne nur einmal zu stocken. Und gleich tags darauf ertrank er jämmerlich. Das kam nämlich so. Wir badeten alle in einer schlammigen Bucht und wollten versuchen, wer beim Tauchen den Kopf am längsten unter Wasser halten könnte. In der Bucht war ein tiefes Loch, in dem die Böttcher ihre Stäbe zu Fassreifen einzuweichen pflegten. Der Haufen lag etwa 12 Fuß unter Wasser und wir hielten uns beim Tauchen an den Stäben fest. Dutschi benahm sich dabei so ungeschickt, dass er immer mit Spott und Gelächter empfangen wurde, so oft sein Kopf aus der Flut hervorkam. Das verdross ihn endlich und er bat uns, am Ufer stehen zu bleiben und ganz ehrlich zu zählen, wie lange er es aushalten könnte. »Jawohl, Dutschi, nur zu, wir verzählen uns nicht«, schrien wir alle, wechselten dabei aber verstohlene Blicke, die nichts Gutes weissagten. Dutschi tauchte unter, wir Jungen aber versteckten uns rasch hinter einem nahen Brombeergebüsch. Wenn Dutschi, nachdem er sich übermenschlich angestrengt hatte, wieder auf die Oberfläche kam, sollte er den Platz leer finden und keinen Menschen, der ihm Beifall klatschte. Der Gedanke machte uns so viel Spaß, dass wir vor unterdrücktem Lachen zu ersticken meinten. Nach einer Weile guckte einer der Kameraden durch das Gesträuch. »Hört mal«, sagte er verwundert, »noch ist er nicht wieder oben.« »Aber der taucht einmal gut.« »Na, umso gelungener ist dann der Spaß.« Es entstand eine Pause, wir lauschten mit verhaltenem Atem und zuletzt malte sich Furcht und Bangigkeit in allen Mienen. Noch immer lag das Wasser in unbeweglicher Ruhe da. Mit laut klopfendem Herzen schlichen wir ans Ufer zurück und starrten entsetzt bald ins Wasser, bald einander in die bleichen Gesichter. »Einer von uns muss hinunter, um nachzusehen.« Das war klar, aber jedem graute davor. Das Los soll entscheiden. Mit zitternden Händen suchten wir Strohhalme, um das Schicksal zu befragen. Das Los traf mich und ich sprang ins Wasser. Es war so trübe, dass ich nichts sehen konnte. Ich fühlte nur unter den Stäben umher und bekam plötzlich eine leblose Hand zu fassen. In tödlichem Schrecken ließ ich sie fahren und rettete mich wieder ans Tageslicht. Der Knabe war zwischen die Stäbe geraten und da hilflos stecken geblieben. Ich verkündete die entsetzliche Nachricht, doch dachten wir nicht daran, den Trunkenen schnell herauszuziehen, damit er vielleicht noch zum Leben erweckt werden könne. Die kleineren Buben schrien jämmerlich und jeder suchte so rasch wie möglich in seine Kleider zu kommen. Wir zogen die ersten besten an, meist das unterste zu oberst, das innere nach außen. Dann trabten wir eilig davon und verbreiteten die Unglückskunde, aber keiner von uns kehrte wieder mit um. Wir wollten das Ende des Trauerspiels nicht sehen. Wir hatten etwas Wichtiges zu tun, nämlich ohne einen Augenblick zu verlieren, nach Hause zu laufen und ein besseres Leben zu beginnen. Bald brach die Nacht herein und dann kam das schreckliche und mir ganz unverständliche Gewitter. Es musste entschieden auf einem Irrtum beruhen, anders ließ es sich nicht erklären. Alle Elemente waren entfesselt, der Sturm raste in blinder Wut, die Blitze zuckten und der Donner tobte wie unsinnig. Ich hatte Mut und Hoffnung völlig verloren. Verzweifelnd dachte ich bei mir, wenn ein Junge, der 3000 Bibelsprüche auswendig kann, nicht fromm genug ist, wer soll dann dem Verhängnis entrinnen? Natürlich zweifelte ich keinen Augenblick, dass der Sturm einzig und allein Dutschis wegen ausgebrochen sei, dass er oder irgendein anderes, gleich unbedeutendes Wesen einer so erhabenen Kundgebung aus der Höhe nicht wert sei, kam mir nicht von fern in den Sinn. Mich beunruhigte nur die Lehre, die ich daraus ziehen musste. Wenn Dutschi trotz aller seiner Tugend nicht Gnade fand, so war es für mich ein ganz vergebliches Bemühen, ein neues Leben anzufangen. Ich konnte ja nun und nimmermehr hoffen, so vortrefflich zu werden wie er. Dennoch erschien es mir redlich, den Versuch der Besserung zu machen. Als nun aber Tage voll Sonnenschein und Heiterkeit folgten, hatte ich alle guten Vorsätze vergessen, noch ehe ein Monat um war und fühlte mich in meiner sündhaften Verstocktheit so behaglich wie je zuvor. Während ich mir jene alten Erlebnisse ins Gedächtnis zurückrief und allerlei Betrachtungen daran knüpfte, war die Frühstücksstunde herbeigekommen. Ich versetzte mich wieder in die Gegenwart zurück und ging den Hügel hinunter. Auf dem Wege nach dem Hotel kam ich auch an dem Hause vorbei, das wir zu meiner Knabenzeit bewohnten. Seine jetzigen Insassen sind heutzutage nicht mehr wert als ich, aber zu jener Zeit hätten sie mindestens $500 die Person gegolten. Es waren nämlich farbige. Nach dem Frühstück ging ich aus, um einige Sonntagsschulen zu besichtigen und die Leistungen ihrer jetzigen Zöglinge mit denen meiner damaligen Mitschüler zu vergleichen. Die Kinder waren besser gekleidet und sahen sauberer aus als wir vor Zeiten und ihr Anblick rührte mich tief. Es waren ja die Abkömmlinge jener Knaben und Mädchen, die ich vor vielen, vielen Jahren von ganzem Herzen geliebt oder von ganzem Herzen gehasst hatte. Sie saßen jetzt auf deren Plätzen. Wo aber waren jene hingekommen? Ich wollte, der kahlköpfige Inspektor, der zu meiner Zeit ein flachshaariger Sonntagsschüler war, hätte mich nicht erkannt und mich ruhig meine Beobachtungen anstellen lassen. Stattdessen musste ich nun den Kindern eine Ansprache halten, und für unvorbereitete Reden habe ich gar kein Talent. Ich konnte mich auch im Augenblick durchaus nicht auf das sinnlose Geschwätz besinnen, mit dem die Besucher meine Ohren zu beleidigen pflegten, als ich noch Schüler war. Schade, denn hätte ich so recht salbungsvoll reden können, so würde ich Zeit gewonnen haben, mir die frischen jungen Gesichter, die da vor mir aufgereiht saßen, noch länger anzusehen. Der eigentliche Musterknabe schien mir aber nicht darunter zu sein. Der Musterknabe, den wir damals hatten, mehr als einen hat es nie gegeben, war völlig fehlerlos. Fehlerlos im Benehmen, im Anzug, im Lebenswandel, im kindlichen Gehorsam, in äußerer Frömmigkeit, aber im Grunde war er ein eingebildetes Bürschchen und hatte so wenig Grütze im Kopf, dass man ihm ruhig statt des Schädels einen Kürbis hätte aufsetzen können, ohne dass jemand den Unterschied bemerkt hätte. Die Untadeligkeit dieses Jungen war für die ganze Jugend des Städtchens ein immerwährender Vorwurf. Alle Mütter bewunderten ihn und von allen ihren Söhnen wurde er verabscheut. Man hat mir auch gesagt, was aus ihm geworden ist, es war aber das Gegenteil von dem, was ich erwartete. Daher will ich alle weiteren Einzelheiten verschweigen und nur erwähnen, dass er sein Glück in der Welt gemacht hat. 3 Tage lang blieb ich in der Stadt und wachte jeden Morgen mit der Überzeugung auf, dass ich noch ein Knabe sei, denn in meinen Träumen waren alle Gesichter wieder jung und sahen gerade so aus wie in den vergangenen Zeiten. Abends aber, wenn ich zu Bette ging, kam ich mir mindestens 100 Jahre alt vor, denn inzwischen hatte ich mich zur Genüge davon überzeugt, wie jene Gesichter in Wirklichkeit aussahen. Bis ich mich an den neuen Stand der Dinge gewöhnt hatte, fiel ich immer aus einer Überraschung in die andere. Ich begegnete jungen Damen, die sich gar nicht verändert zu haben schienen, aber es stellte sich bald heraus, dass sie die Töchter meiner damaligen Bekannten waren oder auch ihre Enkelinnen. Wenn man uns sagt, dass eine fremde Dame von 50 Jahren Großmutter ist, so wundert uns das gar nicht. Hat man sie aber als kleines Mädchen gekannt, so scheint es unmöglich. Wie kann ein kleines Mädchen eine Großmutter sein? Es ist gar nicht leicht, sich die Tatsache klarzumachen, dass wir nicht allein alt werden, sondern unsere Zeitgenossen darin mit uns gleich Schritt halten. Die größte Veränderung fand ich bei den Frauen, weit weniger bei den Männern. Diese schienen in 30 Jahren nicht viel gealtert zu sein, aber ihre Frauen waren alt geworden, wenigstens die Braven. Brav zu sein ist sehr angreifend, es erhält nicht jung. Die Stadt Hannibal hat sich nicht weniger umgewandelt als ihre Bewohner. Sie ist sehr ansehnlich geworden, hat einen Bürgermeister, einen Gemeinderat, Gas- und Wasserleitung und wahrscheinlich Schulden. Die Zahl ihrer Einwohner beträgt 15.000. Überall herrscht rege Tätigkeit und Gedeihen. Auch das Pflaster ist nicht schlechter wie in anderen Städten des Westens und Südens, wo eine gut gepflasterte Straße und bequeme Bürgersteige etwas so Seltenes sind, dass man seinen Augen nicht traut, wenn man sie einmal zu sehen bekommt. Hannibal ist jetzt auch der Knotenpunkt von einem 50 Eisenbahnlinien und besitzt einen neuen Bahnhof, der $100.000 gekostet hat. Ich ging auch nach der Bärenbucht, die wahrscheinlich so heißt, weil sich nie ein Bär dahin verirrt hat. Sie ist jetzt mit Bergen von Nutzholz förmlich zugebaut. Dort pflegte ich jeden Sommer regelmäßig ins Wasser zu fallen, aber immer kam irgendein Mensch vorbei, holte mich heraus, pumpte mir Luft ein und brachte mich wieder auf die Beine. Jetzt ist von der ganzen Bucht nicht mehr so viel übrig, dass jemand darin ertrinken kann. Teil 3. Erinnern Sie sich noch, wie Jimmy Finn, der Stadt Trunkenbold im Stockhaus verbrannte, fragte mich ein Bürger meines Heimatortes, mit dem ich mich in ein Gespräch einließ. Es ist doch merkwürdig, wie eine Geschichte im Laufe der Zeit durch das schlechte Gedächtnis der Menschen verfälscht wird. Finn verbrannte nämlich nicht im Stockhaus, sondern starb eines natürlichen Todes in einem Lohfass an einer Kombination von Delirium Tremens und Selbstverbrennung. Wenn ich sage eines natürlichen Todes, so meine ich damit, dass es für Jimmy Finn ein natürlicher Tod war. Das Stadthausopfer war gar kein Einheimischer, sondern ein armer Fremder, ein harmloser Landstreicher und Schnapssäufer. Ich kenne seinen Fall genauer als sonst jemand. Ja, es gab eine Zeit, wo ich mehr davon wusste, als mir lieb war, und ich mich hütete, davon zu sprechen. Jener Landstreicher wanderte, eine Pfeife im Munde, eines kühlen Abends in den Straßen umher und bat um ein Zündholz. Er bekam weder Zündholz noch sonstige Aufmerksamkeiten. Im Gegenteil, ein Trupp böser kleiner Buben folgte ihm auf den Fersen und vergnügte sich damit, ihn zu necken und zu ärgern. Ich war auch dabei, aber eine flehentliche Bitte um Schonung, die der Wanderer stellte und mit einem eindringlichen Hinweis auf seine verlassene und freundlose Lage begleitete, rührte den Rest von Schamgefühl und richtiger Empfindung in mir. Ich ging fort, holte ihm einige Streichhölzchen und eilte dann nach Hause und zu Bette, schwer belastet im Gewissen und in nicht sehr gehobener Stimmung. Ein paar Stunden später wurde der Mann arretiert und von dem Marschall, ein großer Name für einen Polizeidiener, aber das war sein Titel, in das Stockhaus gesperrt. Um 2 Uhr des Morgens verkündeten die Kirchenglocken Feuer und alles verließ natürlich die Häuser, ich mit den übrigen. Der Landstreicher hatte seine Zündhölzchen in verderblicher Weise gebraucht. Er hatte seinen Strohsack angezündet und die Flamme hatte die eichene Vertäfelung des Zimmers ergriffen. Als ich den Platz erreichte, standen 200 Männer, Frauen und Kinder vor den entsetzten Durchdrungen dicht beisammen und starrten auf die vergitterten Kerkerfenster. Hinter den Eisenstäben, an denen er wie rasend zerrte, stand der Landstreicher und schrie um Hilfe. Er sah aus wie ein schwarzer Fleck, der sich von der Sonne abhebt. So weiß und intensiv war das Licht hinter seinem Rücken. Der Marschall war nicht zu finden und er besaß den einzigen Schlüssel. Rasch wurde ein Mauerbrecher improvisiert und der Donner seiner Stöße gegen die Tür tönte so ermutigend, dass die Zuschauer in wildes Jauchzen ausbrachen und die barmherzige Tat schon gelungen glaubten. Aber dem war nicht so. Die Balken waren zu stark, sie gaben nicht nach. Man sagte, dass der Mann noch im Tode die Eisenstäbe fest umklammert hielt und dass das Feuer ihn in dieser Stellung umhüllte und verzerrte. Ich selbst weiß nichts Bestimmtes darüber. Ich sah sein Gesicht in jener oben beschriebenen Stellung eine lange Zeit nachher noch jede Nacht, und ich glaubte mich so schuldig an dem Tode des Mannes, als ob ich ihm die Streichhölzchen absichtlich gegeben hätte, damit er sich damit verbrennen sollte. Ich zweifelte nicht im geringsten, dass ich gehängt werden würde, falls etwa meine Beteiligung an dieser Tragödie zutage käme. Die Ereignisse und Eindrücke jener Zeit sind unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt. Wenn jemand von jener grässlichen Geschichte sprach, war ich augenblicklich ganz Ohr und lauschte gierig auf jedes Wort, denn ich erwartete und fürchtete stets zu entdecken, dass man mich beargwöhne. So fein und empfindlich war die Wahrnehmungsgabe meines schuldigen Gewissens, dass es oft in den unverfänglichsten Äußerungen einen Verdacht entdeckte, sogar in Mienen, Gebärden und Blicken, die keine Bedeutung hatten, die mich aber trotzdem mit panischen Schrecken erfüllten und von dannen jagten. Wenn jemand, und wäre es auch höchst sorg- und absichtslos gewesen, die Bemerkung fallen ließ, der Mord muss endlich ans Licht kommen, so machte mich das ganz elend. Für einen Knaben von 10 Jahren trug ich schon ein hübsch gewichtiges Sorgenbündel. Während dieser ganzen Zeit dachte ich glücklicherweise nicht daran, dass ich die Gewohnheit hatte, im Schlafe zu sprechen. Eines Nachts aber erwachte ich und sah, dass mein Schlafkamerad, mein jüngerer Bruder, aufrecht im Bette saß und mich beim Mondschein betrachtete. Ich sagte, »Was hast du denn?« »Du plauderst so viel, dass ich nicht schlafen kann.« Ich richtete mich augenblicklich im Bette auf. Mein Puls stockte und die Haare standen mir zu Berge. »Was hab ich denn gesagt?« »Rasch, heraus damit! Was hab ich gesagt?« »Nichts Besonderes.« »Das ist eine Lüge. Du weißt alles.« »Alles? Wovon denn? Worüber?« »Du weißt es recht gut. Davon.« »Wovon? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube, du bist krank oder nicht bei Sinnen oder sonst was. Nun, jedenfalls bist du jetzt wach und ich will versuchen, ob ich wieder einschlafen kann.« Er schlief sofort ein, während ich in kaltem Schweiß gebadet dalag. Der Schreck hatte mich beinahe gelähmt und ich war keines anderen Gedankens mehr fähig als »Wie viel habe ich enthüllt? Wie viel weiß er?« Welche Qual war diese Ungewissheit? Nach und nach aber entwickelte sich eine Idee in mir. Ich wollte meinen Bruder aufwecken und ihn mit einem untergeschobenen Fall auf die Probe stellen. Ich schüttelte ihn wach und sagte, »Angenommen, ein Mann käme betrunken zu dir.« »Das ist Unsinn, ich betrinke mich nie.« »Ich meine nicht dich, du Dummkopf, ich meine den Mann. Angenommen, ein Mann käme betrunken zu dir und borgte ein Messer oder einen Tomahawk oder eine Pistol und du vergessest ihm zu sagen, dass es geladen sei und...« »Wie kannst du einen Tomahawk laden?« »Ich meine nicht den Tomahawk und sagte es auch nicht. Ich sagte das Pistol. Und nun unterbrich mich nicht fortwährend in dieser Weise, denn die Sache ist ernst. Es ist ein Mann getötet worden.« »Was? In dieser Stadt?« »Ja, in dieser Stadt.« »Nun fahre fort. Ich will kein einziges Wort mehr sagen.« »Nun also, angenommen, du vergessest ihm zu sagen, er solle sorgfältig damit umgehen, weil es geladen sei, und er ginge nun hin und erschösse sich mit jenem Pistol, indem er damit spielt, weißt du, und wahrscheinlich zufällig, da er betrunken ist. Nun, wäre das ein Mord?« »Nein, ein Selbstmord.« »Nein, nein, ich meinte nicht seine Tat, sondern deine. Wärest du ein Mörder, weil du ihm jenes Pistol gabst?« Nach tiefem Nachdenken erfolgte die Antwort. »Nun, es scheint mir, als hätte ich mich dann schuldig gemacht. Des Mordes vielleicht. Ja, wahrscheinlich des Mordes, aber ich weiß nicht recht.« Das machte mich sehr unruhig, indessen war es doch kein entscheidendes Urteil. Ich musste ihm am Ende die wahre Sachlage erzählen, es schien kein anderer Ausweg vorhanden. Aber ich wollte es vorsichtig tun und begann also. »Ich habe das vorige Mal einen Fall ersonnen, aber jetzt komme ich zu dem wirklichen. Weißt du, wie es kam, dass der Mann im Stockhaus verbrannte?« »Nein.« »Hast nicht die geringste Idee davon?« »Nicht die geringste. Willst auf der Stelle sterben, wenn's nicht so ist?« »Ja, will auf der Stelle sterben.« »Nun, die Sache war so. Der Mann verlangte Streichhölzchen, um seine Pfeife anzuzünden. Ein Knabe holte sie ihm. Der Mann zündete mit eben diesen Streichhölzchen das Stockhaus an und verbrannte sich selbst.« »Ist das so?« »Ja, es ist so.« »Glaubst du nun, dass jener Knabe ein Mörder ist?« »Das kommt darauf an. Der Mann war betrunken?« »Ja, er war betrunken.« »Stark betrunken?« »Ja.« »Und der Knabe wusste es?« »Ja, er wusste es.« Es folgte eine lange Pause, dann wurde das harte Urteil verkündigt. Wenn der Mann betrunken war und der Knabe es wusste, so hat der Knabe jenen Mann ermordet. Das ist sicher. Durch alle Fibern meines Körpers schlich sich ein Gefühl, als müsste ich krank und ohnmächtig umsinken. Es war mir wie einem Menschen zumute, dem sein Todesurteil verkündigt wird. Ich wartete, um zu hören, was mein Bruder weiter sagen würde. Mir ahnte, was es sein würde, und ich täuschte mich nicht. Er sagte: »Ich kenne den Knaben.« Ich hatte nichts zu sagen, und so schwieg ich. Ich schauderte einfach. Dann fügte er hinzu: »Ja, ehe du die Geschichte halb erzählt hattest, wusste ich ganz genau, wer der Knabe war. Es war Ben Coons.« Ich raffte mich aus meiner Betäubung empor, wie einer, der vom Tode aufersteht, und fragte verwundert: »Ei, wie in aller Welt hast du das erraten?« »Du hast es im Schlafe gesagt.« Ich dachte bei mir selbst: »Famos, das ist eine Gewohnheit, die gepflegt werden muss.« Mein Bruder plapperte unschuldig weiter: »Als du im Schlafe sprachst, murmeltest du immerwährend etwas von Streichhölzchen, woraus ich nicht klug werden konnte. Eben jetzt aber, als du mir von dem Manne und den Streichhölzchen und dem Stockhaus zu erzählen begannst, erinnerte ich mich, dass du Ben Coons 2 oder 3 Mal erwähntest. Und so setzte ich mir denn dies und jenes zusammen, siehst du, und wusste so augenblicklich, dass Ben den Mann verbrannt hat.« Ich lobte seinen Scharfsinn über die Maßen, und er fragte mich dann: »Willst du ihm dem Gericht überliefern?« »Nein«, sagte ich, »ich glaube, dass er sich die Lektion zu Herzen nehmen wird. Ich werde natürlich ein Auge auf ihn haben, denn das gehört sich. Aber wenn er in sich geht und sich bessert, soll man nie sagen, dass ich ihn verraten habe.« »Wie gut du bist.« »Das nicht, aber ich strebe danach. Mehr kann man in dieser Welt nicht tun.« Und jetzt, da meine Bürde auf andere Schultern gewälzt war, schwanden meine Sorgen und Befürchtungen wie Butter an der Sonne. Ende von Abschnitt 36.